Moin, moin und hallo, herzlich willkommen. Eine weitere Sonderausgabe des Blauschangriffs kann man es nennen, weil es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die übliche 8 Millionen Stunde Länge haben wird. Ist heute angesagt. Ich bin der Gregor. Ich bin der Trant. Ich bin der Etienne. Und ach, wie lange habe ich danach gesucht und gehastet, euch beide hier wieder zusammenzubringen. Ich hätte auch gerne noch Dennis dabei gehabt, aber der arbeitet. Ja, der war eben hart am Plan draußen. Der muss arbeiten im Gegensatz zu uns. Im Gegensatz. Wir haben vorgearbeitet und wir werden nacharbeiten auf jeden Fall, aber es ist ein Thema, was wir schon mal im Plauschangriff behandelt haben vor einiger Zeit und dort recht ausführlich. Ich damals noch eher von der äußeren Seite aus, weil ich nicht die Gelegenheit hatte, mich dort reinzufuchsen. Jetzt bin ich auch mit euch zumindest ein bisschen auf der Höhe, denn Dark Souls 2 ist vor ein paar Monaten rausgekommen, ein bisschen später für den PC. Die Version, so spät sind wir dran, ey. Nee, das sowieso, aber es geht ja nicht wirklich um Timing, es geht ja mehr, wann haben wir was zu sagen, wann können wir es ein bisschen reflektieren. Genau, das ist ein bisschen wichtiger. Und wir haben es alle hier durchgespielt, Dark Souls 2 mittlerweile, manche sogar mehrfach. Ede, ne? Ja, ja. Naja gut, ne, NG Plus, das zählt ja, es zählt es als mehrfach durchspielen, das ist eigentlich... Es ist, ich habe ein bisschen vom NG Plus bisher gemacht und es ist wirklich schon auch mit neuen Gegnern und Patterns und was auch immer und so weiter, also es fühlt sich schon frischer an. Also ich habe das NG Plus, mit wem habe ich denn das eigentlich, haben wir das gemacht, Trant? Weiß nicht. Doch, nee, was, wie haben wir das gemacht? Wem habe ich das denn größtenteils durchgezockt? Online? Ja, wir haben ein bisschen online im NG Plus gespielt. Ja, ne? Ja. Und das ist halt echt, also da kommt man auch ganz schön schnell. Das hätte ich alles vorher machen können, ich weiß. Macht nichts, gehört dazu. Ja, Eddie trägt Kabel echt, rum. Also das NG Plus ist echt ganz schön schnell durch. Mhm. So, weil man ist da natürlich, man hat da natürlich schon einen guten Charakter, weiß genau, wo was ist. Kann natürlich auch genau viel auslassen, weil man genau auch weiß, was man nicht mehr machen muss, was einen nicht weiterbringt. Und da bist du echt ganz schön flott durch, so. Ja. Na, ich finde solche New Game Plus Geschichten immer, wenn man es einmal durchgespielt hat, ein bisschen so die kleine Belohnung, der so fast Gott-Modus, ja? Dann hast du schon deinen Charakter, der schön aufgelevelt ist und alle, die dir vorher fucking Probleme gemacht haben, Gegner, da hieß du hin, ziehst drauf und machst es. Mhm. So ganz war es nicht, wo ich es kurz ausprobiert habe, da hatte ich doch, zumindest die Endgänger zwar im ersten Anlauf besiegt, aber trotzdem ein paar Mal abgekratzt. Aber nee, zumindest, wir alle haben Dark Souls 2 durchgespielt, zumindest den normalen Part, manche eben mehrfach. Ihr seid jetzt beim Knallhart durchgenommen, wo wir es aufnehmen, auch schon recht weit. Ich habe gesehen, Drangley Castle wart ihr schon. Ja. Habt ihr schon beendet. Ich weiß noch dran, wo wir uns dann unterhalten haben. Ihr hattet natürlich so einen knappen Monat vor mir durchgespielt, weil ich auf die PC-Version gewartet habe. Da hast du dran gesagt, ja, ich glaube, ich bin fast durch, ich bin beim Drangley Castle. Und da hat mich so müde angelächelt. Ja gut, das dachte ich auch, dass da das Ende ist. Aber das finde ich auch an Spielen immer so geil, wenn du denkst, das wäre Ende und dann kommt da noch so ein richtig geiler Batzen hinten dran. Hey, da kann ich ja immer nur Symphony of the Night erwähnen. Das ist einfach der Klassiker. Du zockst einfach irgendwie deine 8 bis 10 Stunden und es ist alles geil und dann dreht sich das Schloss auf den Kopf und es ist einfach nochmal genau das Gleiche oder halt nochmal alles, aber halt anders. Und bei mir war es Resident Evil 4. Als das damals auf dem GameCube rauskam, spiele ich das und kämpfe mich durchs Dorf. Was? Spoiler, das habe ich nicht gezockt. Was sind dann Spoiler? Die Location. Ich erzähle es jetzt trotzdem einfach mal knallhart. Ja, okay. Und kämpfe mich durchs Dorf und dann gehe ich auf eine Burg zu. Das ist ja dann auch schon recht früh im Spiel. Mhm. Dann denke ich mir, alles klar, so langsam könnte ich zum Ende kommen. Ey, und dann dauert die Burg noch voll lang. Und dann kommt noch das Gebiet. Und dann steht da, bitte legen Sie Disk 2 ein. Ey, und als das dann da stand, habe ich gedacht, es ist so geil. Es ist so geil. Ich hatte so Spaß an dem Spiel. Du musst es tatsächlich, Ede, weil das ist so ein Ding, was heute auch noch zwar ein bisschen betagt ist, aber speziell dank PC- und PS3-Versionen auch heute gut spielbar ist dort. PS3? Achso, nee, ich hab's für Xbox 360 oder gekauft. Oder für Xbox 360 ist das die gleiche Version in 1080p mit allem drum und dran. Wenn du damit zurechtkommst, dass du eben nicht gleichzeitig laufen und schießen kannst, das ist noch ein kleines Zugeständnis an die damalige Zeit gewesen. Aber das gibt's doch auch noch nicht mit einer anderen Version, oder? Nee. Ja. Es funktioniert so ganz gut. Man gewöhnt sich wieder schnell um dort. Man sieht, das Ding hat eben alles, was Actionspiele heute informiert hat, wirklich erfunden damals. Mhm. Also alles hat sich daran orientiert. Und da hatten wir auch damals vor Urzeiten mal in irgendeinem anderen Cast drüber gequatscht, dass Resident Evil 4 so 4-5 Spiele eigentlich zusammengenommen Content hat. Hm. Und 4-5 geile kleine Spiele, die dann da drin sind. Nee, bei Dark Souls 2 jetzt hier, ich muss sagen, ich habe dann irgendwann auch, für mich war es vielleicht ein bisschen zu lang, aber ich sehe das auch ein bisschen anders als jemand, der neu dann dazu gekommen ist, weil dann wurden die Gebiete mehr und sie wurden schwerer und speziell, ich weiß nicht, nach dem Drangley Castle, da ist dieses, ich weiß nicht, wie es heißt, aber wo du da unten im Wasser bist und diese ganzen Magic Caster dort herumlaufen, die sofort dich sehen und dann beackern mit Magie. Shrine of Amana. Shrine of Amana ist es gewesen, wo ich dann erstmals mit meinem Charakter und ich spiele lieber dann so mehr Melee-Charaktere, also nah dran kloppen, jetzt nicht nicht so Zauber oder von weit weg. Ich musste mir erstmals dran schaffen, dass ich auch so Ranged Combat mache und habe mir dann endlich mal einen Bogen geschnappt und den ausgebildet. Mit so, das war so ein Bogen, wo der noch Blitzmagie hatte, dass ich die aus irgendeinem Winkel dann sehe und dann einzeln wegballer. Das haben wir jetzt gerade, das ist die letzte Folge von unserem Knaller durchgenommen, die wir jetzt aufgezeichnet haben. Da waren wir gerade Shrine of Amana und sind so oft verreckt, weil das ist so ein Geduldsspiel. Entweder, wenn du es schon kennst, dann hast du auch eigentlich keinen Bock mehr, diese ganzen Magier einzeln rauszupflücken und es nervt. Und dann habe ich es natürlich in meiner berühmten Art und Weise ohne Einzel gemacht und dachte, komm, ich renne einfach durch, hause um. Keine Chance. Es ist so diese verlockend. Diese dummen Homing Soul Arrows von denen. Geht nicht. Und dieses Geräusch und und du hörst schon, wie sie dir in den Arsch aufreißen. Und dann haben wir echt die gesamte Folge haben wir gebraucht, um zum Bonfire zu kommen. Es ist so, das ist so ein Gebiet, was dir wieder ein bisschen Geduld beibringen soll, wo du zumindest, also für mich war das Gefühl, ich hatte schon einigen Fortschritt gemacht, jetzt hatte ich die Mechanik einmal drin. Ich habe lange gebraucht, bis ich beispielsweise angefangen habe, bei Bosskämpfen zu rollen. Mhm. Ich habe es so gut wie gar nicht gemacht zu Beginn, weil ich dann immer dann Angst hatte, sobald ich rolle, werde ich getroffen. Ne? Und speziell, wir hatten es auch unterhalten, Trant, über den Pursuer, einer der relativ frühen Gegner, der natürlich sofort auf dich draufstürmt, mit einem dicken Schwert rumschwingt und so weiter und der dich teilweise auch trifft, wenn er dich eigentlich physisch nicht treffen könnte. Mhm. Er hat so einen Schwert-Speer-Move, den er nach vorne macht und ich stehe eindeutig daneben, werde trotzdem aufgespießt. Und da habe ich immer Panik gehabt zu rollen, habe immer geblockt, aber das macht mich ja viel zu langsam für die Dinger. Und dort wieder Geduld zu lernen, nachdem man es ein bisschen geschafft hat. Und dann, nee, die muss ich jeden Einzelnen auspicken. Nicht zu schnell rennen. Ich sehe vielleicht die Gegner, die unten schon unterm Wasser sind. Und die muss ich auch erledigen, weil die hauen mich sonst. Diese, was waren das, so Tiermenschen oder was auch immer, die so unterm Wasser. Die Echsenmenschen, die dort warten. Das war schon interessant. Für mich hat es sich ein bisschen gezogen gegen Ende hin, muss ich sagen. Da hätte es auch schneller zu Ende sein können, aber vielleicht bin ich auch dazu unerfahren, was die. Hast du jetzt Shrine of Amana oder Dark Souls 2? Insgesamt Dark Souls 2. Also Shrine of Amana, danach ist es ja noch so ein gutes Stück. Dann hast du ja den Demon of Song als großen Gegner und dann kommen nochmal etliche Gebiete, plus diese ganzen, du fliegst wieder zurück in die Vergangenheit über die Memory of the Giants oder was auch immer das ist. Und es hat schon ordentlich dann dort gedauert, aber zumindest sind meine Skills dann so endlich mal ausgebildet gewesen, dass ich auch zu alten Gebieten hin konnte und da mal ein bisschen, Taktik ausprobieren hier und da. Es hat sich ein bisschen gezogen für mich, aber ich bin froh, dass ich endlich mal diesen Haken wegmachen kann, weil diese Angst davor, Dark Souls wirst du eh nicht können. Ja? Du ballst dich dran, du wirst kaputt gehauen, es wird nichts da sein, aber so. Ja, jetzt. Aber das ist auch so ein Quatsch, weil ich meine, ich bin ja nun wirklich nicht bekannt dafür, dass ich die Mega-Skills am Pad habe. Aber das ist halt echt einfach was, man muss einfach mal raffen, dass es zum Spielprinzip dazugehört, zu sterben. Und das ist auch, ich habe vorhin erzählt, ich habe gerade so ein fast 50-minütiges Review gesehen zu Dark Souls 2, was ein ziemlicher Verriss ist, muss man sagen. Also sehr viele Kritikpunkte, die aber auch valide sind, werden dort genannt. Und einer dieser Punkte ist eben auch, dass die Souls-Reihe eigentlich nie unfair ist. Die ist schwer, aber es sind alles im Prinzip Sachen, die du antizipieren kannst oder die du irgendwie auch lernen kannst oder so, ja. Und das ist, finde ich, nochmal ein ganz gravierender Unterschied zu Spielen, die oft sackschwer genannt sind. Ich nehme sowas wie Battletoads oder sowas auf dem Super NES, ja, die einfach unfair sind und deshalb nervt. Aber bei Dark Souls hast du eigentlich selten kommst du, zumindest bei den ersten beiden Teilen und eigentlich auch beim dritten nicht, also ich sag immer Demon's Souls. Ja, ne? Und eigentlich. So. Ja, und du kommst eigentlich selten an einen Punkt, wo du so genervt bist von einer Spielmechanik, dass du keinen Bock hast, mehr weiterzuzocken, sondern im Gegenteil, eigentlich ist es immer so, dass es einen motiviert, weil man irgendwie schon weiß, warum man gestorben ist und man weiß, welche Schritte man unternehmen muss, um es besser zu machen. Und es gibt diese natürliche Lernkurve. Und deshalb finde ich, braucht man überhaupt keine Angst vor den Spielen. Vor allem jetzt nicht. Nee, also ich meine, Demon's Souls ist wirklich das einzige das von den drei Spielen, grad sagen. Genau. Was wirklich, wo der Einstieg so ein unfassbares Arschloch Richtig. Ist, wenn man keinen dieser Teile gespielt hat. Genau das meine ich. Also da kann ich es verstehen, wenn man irgendwann entgeistertes Pet wegwirft. Weil das Spiel ist halt wirklich am härtesten am Anfang bei Demon's Souls. Der Clou ist ja, dass du da erst aufleveln kannst, nachdem du den ersten Boss besiegt hast. Und den musst du halt, sag ich mal, mit Level 0 schaffen. Oder ja, mit Level 7, wie auch immer du einsteigst. Aber du kannst dich nicht aufleveln. Und das ist ja dann immer noch mal so ein kleiner so eine Fallback-Lösung. Wenn dir ein Spiel zu schwer ist, kannst du dich aufleveln. Und okay, ich bin jetzt ein bisschen stärker, halt mehr aus, ich schaff's jetzt. Und das geht da halt nicht. Und du musst wirklich diesen ersten Boss schaffen, ohne aufzuleveln. Und das ist einfach ein Arschloch. Also A, weißt du das nicht? Du denkst dir so, Moment mal, ich werde mich doch hier irgendwann aufleveln können. Das sagt dir keiner, dass du den Boss schaffen musst. Also wirst du gezwungenermaßen dahin getrieben, den mal so zu machen. Aber diese Motivation oder diesen Mut hast du ja gar nicht. Du verreckst ja auf dem Weg fünfmal dahin, wirst dadurch auch demotiviert. Und oder 10, 20 Mal und wirst dadurch demotiviert und denkst dir dann erst recht nicht, Moment, ich kann doch jetzt nicht ohne aufzuleveln diesen scheiß Boss zu machen, aber genau das musst du. Und es gab ja auch damals noch nicht die Bonfire eigentlich oder sonst irgendwas, keine Rücksetzpunkte, sondern das Schlimme ja, bei Demon's Souls 1 immer ist, wieder von vorne. Du startest immer wieder am Anfang mit nichts, alle Gegner sind wieder da, alles was du gesammelt hast, du konntest dir ja nichts davon kaufen, ja, es ist im Prinzip wirklich ernüchternd am Anfang. Das ist so eine richtige Aufnahmeprüfung. Und, aber ich sag immer, wenn du das geschafft hast, wenn du das gepackt hast, dann bist du ready für die Souls-Reihe. Das trennt auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Das ist der Türsteher eigentlich. Es ist wirklich der Türsteher für die Serie. Ich hab's ein bisschen verglichen, dass wir vor Urzeiten hier mit ein paar anderen Leuten den Podcast zu Mega Man und Ghosts and Goblins oder Ghosts and Ghosts aufgenommen haben. Sind natürlich nicht exakt die gleichen Spiele gewesen, aber so eine bisschen verlorene Tugend von damals, wo das eigentlich, wo du nicht direkt diese Belohnung hinterhattest, dass du Experience mitnimmst oder sowas, sondern rein die Erfahrung, wie spielen sich die Gegner, wie muss ich reagieren, was sind die Taktiken, die ich mitmache und dann ich einfach auf einem Grundlevel mit den Skills besser werde, um andere Sachen zu antizipieren. Das ist eigentlich auch ein klassisches Shoot'em-up-Ding, wenn man es mal ehrlich nimmt. So, aber ich finde das auch, ich finde es halt auch geil, weil dass du wieder für die Belohnung, und das ist ja im Prinzip, das haben wir ja auch schon tausendmal gesagt, bei der Souls-Reihe musst du für die Belohnung echt arbeiten. Und für mich ist es genau das, was ich brauche in einem Videospiel. Bei und es hat mir auch im Prinzip fast jedes andere Spiel kaputt gemacht, sage ich ganz ehrlich. Weil alle anderen Spiele, wo ich nicht mehr wirklich hart arbeiten muss für die Belohnung, sondern wo ich einfach das Gefühl habe, ich muss eigentlich nur hingehen zur Belohnung. Das ist die Herausforderung, da einfach nur hinzugehen von A nach B, weil bei B ist die Belohnung. Aber ich muss nicht mehr dafür arbeiten. Das ist irgendwie ja, das hat für mich fast alle Spiele kaputt gemacht. Es fühlt sich so leer an, ja. Und ich kann es auch jetzt wirklich dann nachvollziehen, oft, wenn du mit Leuten sprichst, die Dark Souls gespielt haben, wo das immer wieder mal in Gespräche dann reingeht, wenn es um andere Spiele geht. Jetzt redet er schon wieder von Dark Souls, dies und alles. Aber ich kann es absolut nachvollziehen. Was war es? Drakengard 3 haben wir aktuell in der Sendung. Ja. Was Elemente von Dark Souls, aber sehr Billo und Press A to Win sozusagen viel draus macht. Und ich musste permanent eben dran denken und wie ich da umso weniger Spaß hatte, als dass ich habe immer noch genau die Gefühle im Kopf, wo ich diesen Gegner besiegt habe oder das Bonfire entfacht habe und dies und jenes und alles. Und das hängt wesentlich mehr im Kopf dann. Am einfachsten kannst du es, glaube ich, beschreiben, wenn du sagst so, dass der Puls stiller wird bei Dark Souls. Weil so ist es halt einfach. Gehe ich in den Bossraum rein oder muss ich eine Nebelwand durchschreiten, habe ich Schiss. Und der Puls wird schneller. Alleine die Nebelwand zu sehen. Ich habe Adrenalin, genau. Ich schiebe Sachen manchmal vor mir her, aber dann fasse ich meinen Mut und gehe durch und das Adrenalin rauscht. Am schlimmsten ist natürlich, wenn ein Online-Spieler dich invadet, dann geht so richtig die Pumpe. Und genau das ist ja das, was man sich erwünscht von Spielen und was andere eben nicht bieten, weil wo ist denn hier das Risiko? Ja, was kann schon passieren? Oftmals kannst du nicht sterben. Ja? Wenn du Energie verlierst, dann lädt die sich von selbst wieder auf. Wenn du ein Item nicht kriegst, dann kriegst du später halt. Du hast bei anderen Spielen kein Risk and Reward mehr. Genau, und das Geile ist, es sind so ganz kleine Gameplay-Elemente bei der Souls-Reihe, die das knackig machen. Ein gutes Beispiel ist bei der Souls-Reihe zum Beispiel die Estus-Flasks. Mhm. Ja? Du hast nur eine begrenzte Anzahl von Heilung. Und mit dieser Heilung musst du durchs Level oder bis zum nächsten Checkpoint, bis zum Lagerfeuer kommen. Und du bist immer vor der Entscheidung, nimmst du jetzt diese Flask oder nimmst du zum Beispiel noch ein, zwei Schläge mehr Damage, damit die Flask sich mehr lohnt. Mhm. Ja? Du bist ständig als Spieler, stehst du vor einer Herausforderung, eine Entscheidung zu treffen. Nehme ich jetzt die Seelen und spiel's safe und gehe zurück und investiere sie und werd besser oder versuche ich die nächste Etappe zu erreichen, was dich aber unter einen unfassbaren Stress setzt, weil du hast was zu verlieren. Du hast wirklich was zu verlieren. Wenn du mitten im Level bist, du hast keine Flasks mehr, der Energiebalken ist halb leer, du hast 60.000 Seelen im Gepäck und du weißt nicht genau, wann das nächste Bonfire kommt. Du weißt aber, wenn ich zurückgehe, muss ich alles nochmal machen. Mhm. Und du bist mitten im Level und du stehst vor dieser Entscheidung. Und wenn du dich entscheidest, weiterzugehen, dann bist du plötzlich wirklich in diesem Spiel drinne, so wie in einem Adventure-Film, wo du wirklich der Held bist, der vor Gefahr, du hast wirklich Angst vor den Gefahren, es ist nicht so wie bei God of War oder bei anderen Spielen, ich will jetzt auch keinem Titel zu nahe rücken, wo du weißt, ah ja gut, wenn ich sterbe, dann bin ich da, ich bin in 2 Sekunden wieder da, sondern du hast ein Gefühl von Verlust und wenn du ein Gefühl von Verlust hast, hast du im Umkehrschluss auch das Gefühl von Belohnung und Erfolg. Genau, und dass diese Belohnungen auch so gesehen sind, zum Beispiel, wenn man einmal verloren hat, dass man auch die Chance hat, die Seelen zu bekommen, was ja auch so ein bisschen, dann ist okay, so eine kleine Mini-Freikarte habe ich dann noch, aber ich muss mich trotzdem jetzt angeln. Jetzt zählt es erst recht. Ja, aber gleichzeitig, du hast einerseits noch diese Second Chance, sag ich mal, auf der anderen Seite setzt sie dich natürlich noch umso mehr unter Druck, weil jetzt geht es schon wieder um was. Weißt du, du kannst eigentlich eigentlich nie dich locker machen. Du hast eigentlich nie das Ding, wo du sagst, außer später im Late Game, wenn du wirklich schon krass drauf hast und alles kennst, ja. Aber ansonsten, wenn du gerade, wenn du ein Souls-Spiel zum ersten Mal spielst, hast du eigentlich nie das Gefühl, ah, jetzt ist mal easy peasy oder so, ja. Und das ist aber auch geil, weil ich weiß noch, ich kann mich ja erinnern an jeden Teil, als ich ihn zum ersten Mal gespielt habe, wo wirklich jeder Raum, jetzt bei Dark Souls 2 ist es ja jetzt noch ganz kurz, ja, du gehst rein und jeder Raum, ey, jede Tür, jede Statue, jedes Fass kann, du weißt nicht, was die Entwickler sich haben einfallen lassen. Ist es eine Falle, ist es cool, ist es böse, ist es was auch immer. Du gehst und du wirst so in dieses Spiel reingezogen, ja, das ist schon krass. Aber wir müssen... Ja, lass mal gucken. Genau, Dark Souls 2 rübergehen. Genau, auf die Unterschiede zu Dark Souls. Ich glaube, wir hatten ja schon mal einen Dark Souls Podcast. Ja, genau, aber das musste, glaube ich, einfach nochmal raus, damit es nicht immer wieder dann... Ich kann es auch die ganze Zeit wiederholen. Dann reingestreut wird. Du hast erwähnt, Ede, du hast das Review oder dir ein Review angeguckt, von dem es natürlich einige dort gibt. Ich habe mich mal ein bisschen in den Communities dort umgeschaut, während ich das Spiel gespielt habe und natürlich auch danach, dass so die allgemeine Haltung zu Dark Souls 2, gerade die Leute, die Demon's Souls und das erste Dark Souls richtig gut gefunden haben, dann doch einiges zu kritteln hatten an dem Titel. Immer noch ein sehr gutes Spiel. Aber da würde ich gleich mal vorweg was sagen. Und zwar, ich finde, die Kritik, die du wahrscheinlich in dem Review gelesen hast und jeder von sich gibt, die ist berechtigt. Auch ich hätte die. Aber dennoch finde ich, ist es jetzt der dritte Teil einer Serie und im Vergleich zu anderen Trilogien, die zum dritten Teil hin immer abgekackt sind oder beziehungsweise noch ein bisschen schlimmere Fauxpas begangen haben, ist Dark Souls 2 immer noch so ein Ding, was den Spirit in sich trägt, was auch Sachen neu macht, die dann tatsächlich besser sind als bei den Vorgängern. Und es gibt auch ein paar Sachen, die machen es ein bisschen einfacher und gestreamliner, aber auch das würde ich dem Spiel nicht als Nachteil anlassen. Mhm. Und deswegen finde ich das einfach, deswegen würde ich jetzt gar nicht keine Kritik so schwer aufwiegen, weil es ist gerade ein dritter Teil und sie haben es schon wieder geschafft. Weißt du, das ist für mich einfach so ein Ding, so, ey Mann, danke, ihr seid ein neues Team gewesen, ist mir egal, ihr habt's gut gemacht. Ihr habt's nicht perfekt gemacht, ihr habt's gut gemacht. Ja, ich find's auch immer ein bisschen bedenklich, wenn man dann hört, das ist das B-Team, was es dann gemacht hat. Ja. Und da gleichzeitig irgendwie so eine Konnotation dabei ist, dass aber es selbst, die Schlechteren so ist, sind. Ey, doppelt Respekt. Ja, zumindest lass uns mal die Unterschiede mal ein bisschen so aufdröseln, da könnt ihr wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr sagen. Soweit ich mitbekommen habe, funktionieren ja viele der kleinen Sachen ein bisschen anders. Dieses Dasein als Untoter und Mensch ist ein bisschen anders gelegt als vorher. Wie war das bei Demon's Souls? Bei Demon's Souls warst du eigentlich ein Mensch. Wenn du gestorben bist, warst du ein Phantom, hattest aber nur die halbe Energie. Mhm. Und der Unterschied war auch, dass du als Phantom nicht invaded werden konntest. Das heißt, ein Online-Spieler konnte nicht bei dir einbrechen. Das ging nur als Mensch. Jetzt in Dark Souls 2 ist es so, Eddie, als Phantom verlierst du nur ein bisschen Energie. Die Energieleistung wird nur für jeden Tod immer ein bisschen mehr, genau, von der Maximalenergie. Genau, bis du zur Hälfte gekommen bist und dann wieder dann den Humanity wiederherstellen musst, genau, durch ein Human Effigy. Das ist und schon mal so eine Entschärfung, sage ich mal, dieser Mechanik. Mhm. Und man kann jetzt aber, das habe ich nie so ganz gepeilt, man kann jetzt auch als Phantom invaded werden. Du kannst immer invaded werden, je nachdem, zu welchem Covenant du auch dazugehörst. Manche unterstützen es dann und manche machen es dann ein bisschen anders. Aber du kannst auf jeden Fall nur Hilfe holen, also man kann ja auch menschliche Spieler als Hilfe beschwören und das geht eben nur in menschlicher Form. Das ist das Ding, wenn du kein Mensch bist, und da habe ich ein bisschen zu hapern gehabt am Anfang. Ich habe den Großteil des Spieles solo gemacht. Ich habe mir Hilfe bei zwei Gegnern geholt, die dann mehrere gleichzeitig gewesen sind. Das war einmal bei diesen drei Rittern in der Lost Bastille, die gleichzeitig da sind. Die Sentinels, okay. Bei denen habe ich mir das einmal geholt, weil einen habe ich geschafft locker, dann kommt der zweite, springt der dritte rauf. Auf ich habe die alleine gemacht. Die hast du alleine gemacht. Die habe ich leider nicht geschafft, und kurz vor dem allerletzten Endboss, da ist auch so ein doppeltes Duo, Throne Watcher oder dann heißen, da habe ich mir ein Computerphantom nochmal dazu geholt. Ich hatte immer die Sorge, da diese Human Effigies, mit denen man sich wieder menschlich machen kann, um dann Hilfe zu rufen, dass die mir ausgehen. Ich hatte am Ende 45 übrig gehabt, also hätte ich mir dann, glaube ich, dann sparen können. Aber wenn du Mensch bist und dann so eins benutzt hast, du holst Hilfe, es ist keine Garantie, dass der Gegner mit dem anderen dann gemeinsam gepackt wird. Hab's einmal beim Pursuer gemacht oder versucht, und der hat sich sofort an diese komischen an die Armbrüste dann da dran gestellt und hat gewartet, und ich wurde währenddessen abgeschlachtet. Danke. Jetzt habe ich immer gedacht, okay, zumindest bevor ich einen rufe, möchte ich den Boss erstmal ein wenig lernen, bevor ich das kann, aber dann hatte ich ihn auch schon besiegt. Und das war immer so schwierig für mich dann zu sagen, ey, werde ich jetzt menschlich, rufe ich Leute, verschwende ich Ressourcen oder probiere ich selber? Und am Ende ist es immer so, ich probiere es lieber selber. Dann in Ausgang. An der Mechanik hatte ich jetzt nichts auszusetzen. Ich glaube, die ist auch gar nicht so viel anders als in Dark Souls. Nee, aussetzen würde ich jetzt auch nicht sagen. Es war einfach so ein Effekt, den ich dann gespürt habe, wie ich sehr wenig Hilfe geholt habe bei mir. Hm. dann damit dabei gewesen. Also ich finde, ein gewichtigerer Punkt ist eigentlich auch noch, dass man von Anfang an, man erforscht ja die Welt und findet Bonfires. Und Bonfires sind quasi dein Rastplatz, an dem kannst du deine Flasks auffüllen, hast neue Energie. Sie sind auch Checkpoints, zu denen du zurückgesetzt wirst, wenn du stirbst. Mhm. Und sie dienen jetzt auch von sofort, jedes Bonfire dient als Teleportpunkt. Genau, und da hatte ich auch die Befürchtung, oh Mann, das ist doch eigentlich scheiße, weil in Dark Souls war ja eigentlich der große Vorteil, du musstest die Welt erkunden und die Bonfires, du konntest zwar späterhin telefonieren, aber wenn du von A nach B wolltest, musst du diesen Weg halt auch gehen. Und Dark Souls 2 halt, war halt so schön designt, dass du hast im Spiel halt Abkürzungen freigeschaltet, die dir auch natürlich diese heißen Wege abgekürzt haben, aber du musstest halt immer noch physisch dahin gehen. Und das hat einen Vor- und Nachteil gehabt. Dadurch mussten sie sich mehr über das Level-Design Gedanken machen und haben das auch gut hingekriegt. Das war echt immer geil, wenn du irgendwie einen Weg zurückgelegt hast, dann hast du eine Tür geöffnet, bist da durchgegangen, hast gemerkt so, ach, hier bin ich wieder, ich bin ja jetzt wieder beim Firelink-Shrine oder sowas. Da war einfach das Level-Design viel intelligenter, weil das auch gefordert war. Und gleichzeitig war halt auch die Reise eine Gefahr. Also dadurch stand ein bisschen mehr auf dem Spiel halt. Gehe ich jetzt dahin? Da ist doch wieder der Boss oder der Gegner. Okay, ich wag's, ich muss dahin. Und jetzt durch das Teleporten hat das natürlich viel davon verloren. Also du musst jetzt nicht mehr die Gebiete durchkreuzen. Du teleportierst dich einfach zu dem Level, wo du hin möchtest. Und du ein Punkt ist ja noch, ich hab's vergessen. Ja, ich finde, man vergisst auch dann schon. Also stimmt. Manche Gebiete werden tatsächlich bei Dark Souls 2 richtig gecleared, richtig mal sagen. Bei Dark Souls 1 hatte ich immer das Gefühl, irgendwie, und du musst da nicht mehr hin. Eine Welt, ja, vielleicht ist da noch was, vielleicht gehe ich da nochmal hin, aber nicht oder so. Aber bei Dark Souls 2 fühlt sich schon eher an wie Levels. Mhm. Also ja, ist schon das ist ein Nachteil. So ein bisschen mehr wie Demon's Souls, ja, wo du wirklich weißt, okay, da habe ich jetzt alles gemacht, zack, und dann gehst du eigentlich auch nie wieder, musst du dahin, weil es führt dich keinen Weg vorbei, weil du beamst dich überall hin und auch sonst landet es ja in der Sackgasse in vielen Stellen. Also diese homogen zusammenhängende Welt ist natürlich in Dark Souls 1, finde ich, viel, viel besser. Ich hab ein Video gesehen, wo Leute die Level-Maps mit so einem Tool analysiert haben und da sieht man bei Dark Souls 1 eben, dass wirklich alle Gebiete sinnig miteinander zusammenhängen, die Wege, die man macht. Bei Dark Souls 2, also ja, da hat man eben so die Level so in Rasterform übereinander gelegt und gesehen, okay, das Gebiet führt wirklich dorthin und wenn man diesen langen Weg geht, ist man auch tatsächlich dort angekommen. Das ist cool, dass du dieses Unterbewusste natürlich immer mit dabei hast. Bei Dark Souls 2 wurde ein bisschen getrickst, weil wenn man die Level da aneinander packt, die hängen natürlich in der Welt zusammen, sind aber wesentlich linearer und die Wege dazwischen wurden künstlich verkürzt, damit man nicht das Gefühl hat, dass man ewig um 3 Tage zwischen den einzelnen Locations lag. Und wie sah das dann aus bei der Mühle und dem Iron Keep? Das ist ja immer das viel zitierte Beispiel, das kann man ja kurz sagen, man geht in ein Gebiet, wo eine riesengroße Windmühle ist. Am Ende dieses, also an der Spitze dieser Mühle führt ein Aufzug nach oben, und dann, was schon komisch ist, weil man ist ja eigentlich schon an der Spitze der Mühle und dann erreicht man ein Gebiet, was aus einem Lavasee besteht, in dem ein riesen eisernes Schloss ist. Wo du denken würdest, dass du eher unten hinfährst. Genau, also von außen kannst du nicht sehen, dass hinter, über, um diese Mühle ein Lava, ein Vulkan ist. Es ist einfach nicht räumlich zuordnenbar. Genau, es gibt sehr viele dieser Aufzüge eben, die dann immer. Und das konnte man auch da nochmal erkennen. Ja, man konnte es zumindest, das waren so als Blasen eben dargestellt, wie die Gebiete da sind. Also jetzt nicht, wie das natürlich in der Location dort aussehen würde. Ja, okay. Aber dass etliche dieser Locations eben Überschneidungen hätten, wenn sie physisch wirklich dort wären. Ja, okay, das ist ein Teil dort reinragt. Das merkst du auch beim Spielen. Und das Getrennte dann da ist, dass auf jeden Fall das dann mit reingepackt wurde. Das Clearing, was du angesprochen hast, Ede, das ist ja auch, glaube ich, ein neues Element, dass die Gegner jetzt einen Counter sozusagen, einen internen Counter haben, du kannst, ich glaube 15 ist so die Anzahl, wenn du einen normalen Gegner in einem Gebiet 15 Mal gekillt hast, taucht er nicht wieder auf. Ich glaube 10 im ersten Durchgang und 15 Mal im zweiten. Je nachdem, ob du beim zweiten oder so ein Bonfire-Aesthetic verbrannt hast, dann tauchen sie wieder auf, aber du kannst, wenn du Probleme hast, dann gewisse Gegner dann zu schaffen und dann noch den Endgänger zu machen, das habe ich bei der Iron Keep zum Beispiel gemacht, da habe ich den Smelter-Demon bestimmt 30, 40 Mal probiert, bevor ich ihn geschafft habe, aber der Weg dorthin war schon so schwierig mit den Knights und so weiter, ich hatte immer so viele Seelen verdient, die habe ich so oft dann gekillt, dann war der Weg irgendwann leer dann dort und ich konnte mich immer dem Smelter-Demon widmen. Das ist auch eine neue Geschichte, dass man die wirklich bereinigen kann. Bin ich auch kein großer Fan von, muss ich sagen. Finde ich, nimmt das Spielprinzip erstens, also vor allen Dingen nimmt es ja auch die Möglichkeit, unendlich zu grinden weg. Weil, das war vielleicht aber auch genau der Hintergedanke. Das ist der Hintergedanke. Also ich finde es gar nicht so dumm. Ich bin nicht unbedingt ein Fan davon, aber ich schätze den Gedanken dahinter, weil sie wollten halt eben dieses unendliche Grinden verhindern. Du musst quasi dann dafür bezahlen, wenn du weiter grinden möchtest. Das machst du nämlich mit diesem Bonfire Aesthetic. Und dadurch werden dann die Gegner wieder gespawnt, die du vorher dann in 10 Versuchen gekillt hast. Die werden ja auch immer krasser. Und dann kommen härtere Gegner. Und der Boss wird einfach wieder respawnt. Das ist das, was du, dieses Risiko, was du eingehen musst. Okay, du möchtest hier weiter grinden und dich stärker machen. Gut, dann musst du dich aber auch gegen stärkere Gegner durchsetzen. Und das, dieser Status dieses Bonfires, was du mit einem Bonfire Ascetic aufwertest, der wird ja auch ins NG Plus übernommen. Damit musst du auch rechnen. Es ist ja nicht so. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist schon durchdacht und gut gemacht. Aber es ist, ich weiß es nicht, also ich hätte es nicht gebraucht, aber es hat mich jetzt auch nicht gestört, weil, also ich meine, ich bin an den meisten Stellen nicht 10, 15 Mal hängen geblieben und generell habe ich eher das Gefühl, dass man vom Level her zu hoch ist am Ende des Spiels als zu niedrig, also ich hatte selten, ich musste selten wirklich grinden, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Dark Souls 2. Mhm. Da hatte ich bei Dark Souls 1 und bei Dark Souls 2 mehr die Phasen, wo ich grinden musste, auch einfach wegen den Materialien oder so. Das ich finde, bei Dark Souls 2 bin ich so relativ linear und straight durchgekommen, ohne viel grinden zu müssen, muss ich sagen. Deshalb hat mich das Feature nicht so gestört. Was ich nicht so cool fand, war zum Beispiel, dass es jetzt das Feature Estus Flask gab, plus normale Heilmittel. Das ist zum Beispiel was diese dadurch, Steine dann, ja? Ja, weil was ich vorhin gesagt habe, durch diese Estus Flask, das war ein Gameplay-Element, dass du das überlegen musstest. Dadurch, dass du jetzt aber auch noch alternative Heilmethoden hast, wird dieses Estus Flask-Feature so ein bisschen obsolet, meiner Meinung nach. Ja, okay. Ich finde das eigentlich spannend, dass du nur eine gewisse Anzahl an Heilungsmöglichkeiten hast und durch diese Gems und so hast du eigentlich, also man kommt eigentlich super easy mit den Estus Flask durch die Welt. Also es ist mir generell einfach ein bisschen zu vercasualed, auch mit den ständigen Lagerfeuern. Also es gibt viel zu viele Lagerfeuer. Es gibt, glaube ich, nur eine Passage von der Shrine of Winter zu Drangle Castle. Eine wirklich lange Passage, wo einfach kein Lagerfeuer kommt und auch ein paar schwerere Gegner auf einen warten. Ansonsten hast du bei fast jedem Bossgegner direkt vor dem Foggate oder zwei Schritte davor ein Lagerfeuer und ja, es ist schon deutlich einfacher, was das angeht. Hat dafür andere Sachen, die es schwerer machen. Ja, das wollte ich da auch sagen. Habe ich nämlich zu Ende gesagt mit dem Teleportieren. Da waren wir ja vorhin. Da wollte ich nur sagen, dass ich es dann rein vom Bequemlichkeitsfaktor auch keinen Nachteil fand. Ich finde die Welt in Dark Souls 1 auch deutlich besser. Aber das Teleportieren kann ich nicht sagen, dass sie das verrafft haben. Also ich fand zum Beispiel, es war in Dark Souls 1 auch Schikane, wenn du zu irgendeinem Schmied musstest und dann musstest du wieder diesen verdammten Weg auf dich nehmen, jetzt hier durch den Wald und dann da die Burg hoch und dann hoch nach Anor Londo und dann hockt er dann da und dann hast du vielleicht ein Item nicht. Ach fuck, scheiße, habe ich diese. Das dafür war einfach konntest schikanös. Du bei jedem Lagerfeuer aufleveln. Jetzt habe ich zwei Ladescreens, um leveln zu müssen. Das ist völliger Quatsch. Okay, aber Sache, ich wollte es eigentlich nur abschließen. Wir waren ja eben eigentlich gerade bei diesem, ich wollte es nur noch anfügen, wir waren jetzt gerade eben bei diesen Flasks, die jetzt, und es gibt jetzt auch zusätzliche Gems, mit denen du dich heilen kannst. Die funktionieren aber dann anders, dass du bei den Gems nicht anhalten musst, dafür aber langsam die Energie hoch. Also der Vorteil bei den Gems ist, du kannst noch ein bisschen laufen, während du sie isst, was in Kämpfen ganz praktisch ist, aber die Energie lädt sich nur sehr langsam auf. Also ich finde, das ist auch wieder, sie haben es nicht ohne Sinn und Verstand gemacht. Ich sehe da einen Punkt, dass nur Flasks hat vorher auch funktioniert und war daher deutlich besser, aber sie machen alles nicht gedankenlos. Man kann trotzdem sagen, okay, ist nicht so cool, aber dadurch, dass die nur die Energie langsam aufladen und dadurch, dass es halt auch die Dinger endlich sind und ich glaube auch dadurch, dass du diese Estus-Flasks auflevelst, indem du Scherben findest und es kann ja auch mal passieren, weil die so asozial versteckt sind, dass du diese verpasst, dann hast du immer noch eine Fallback-Möglichkeit, dich mit diesen Gems zu heilen. Also es ist einfach, ja, du sagst es richtig, es müssen vercasualisiert worden, aber ich kann nicht sagen, also sagen wir es mal so, Demon's Souls in allererster Linie war einfach ein Riesen-Arschloch und sie können es ja nicht so durchziehen. Sie machen es einfach ein bisschen einfacher, aber guck mal, sie stellen noch eigentlich sowohl Hardcore-Leute sehr zufrieden, als auch machen Einsteigern den Einstieg ein bisschen leichter. Also ganz ehrlich, die Sachen, wo man gehapert hat bei Dark Souls 2, da waren schlichtweg auch unfaire Stellen einfach dieses Mal. Das war früher bei Dark Souls 1, gab es sowas meiner Meinung nach nicht. Und die haben den Schwierigkeitsgrad künstlich erhöht, weil vielleicht einfach mehr Gegner auf dich geworfen werden oder unfair. Ein gutes Beispiel, sorry, das ist echt auch aus diesem Kritikvideo, aber es stimmt auch einfach, ist zum Beispiel der Vergleich Sif, der Kampf mit Sif aus Dark Souls 1, ja, mit dem Ratten, Royal Rat Authority, der großen Ratte, ja. Was ein sehr ähnlicher Kampf eigentlich ist und die Viecher eigentlich sich sehr ähneln. Aber während du bei Sif genau raffst, warum was an diesem Kampf schwierig ist und cool, ist es bei der Red Authority eigentlich das große Problem, 5 kleine Ratten, die sie dir da reingemacht haben, die alle toxischen Schaden machen. Wenn du die los wirst, ist der andere Kampf völlig Pipifax, ja? Ja, geht so. Und, ja, aber auf jeden Fall ist es nicht vergleichbar mit dem geilen Kampf von Sif. Ja, und von solchen Sachen gibt es häufige in Dark Souls 2, wo du das Gefühl hast, eigentlich ist es hier voll simpel, aber die Spinne, ja, die Spinne an sich ist eigentlich voll der Kackgegner, aber sie wird eigentlich nur dadurch nervig, dass noch lauter kleine Spinnen da sind, ja. Und das sind so kleine Gameplay-Sachen, wo ich das Gefühl habe, da haben sich die Programmierer das so ein bisschen lazy einfach gemacht. 90% der Bosse bei Dark Souls 2 haben die gleichen Schlagpatterns. Sind humanoide Gegner, die du mit Circlen im Prinzip ausweichen kannst, die 2 Seitschwinger haben, einen Oberschwinger und eine Sprungattacke. Da gab es einfach, ja, da gibt es viele Beispiele für, wo ich finde, dass das Spiel vielleicht unfairer geworden ist, ja, aber ich weiß es nicht, aber nicht besser durchdacht. Ich finde Dark Souls 1 und auch Demon's Souls sind besser im Gameplay und im Leveldesign und ich brauche keine vercasualisierte Variante. Das würde ich nicht mal abstreiten. Ich sehe das ja eigentlich auch so, aber trotzdem finde ich, das ist schwer, halt den richtigen Ton zu treffen. Die Kritikpunkte stimmen, habe ich ja eingangs auch schon erwähnt. Aber ich finde das eigentlich mega unschlimm. Aber du hast Dark Souls 2 viel weniger gespielt als Dark Souls 1. Das stimmt, ja. Ja, und du hast auch nicht mehr so ein großes Interesse dran. Weil das Spiel einfach ein bisschen was, du sagst, die Sachen sind alle nicht so schlimm. Und das stimmt ja auch. Ich habe ja auch meine 120, 150 Stunden Spielspaß gehabt. Deshalb genau. Ist es natürlich immer jammern auf hohem Niveau. Weil sehr hohes Niveau, ja. Ja, wir reden halt immer noch von einem Spiel, das einem sau Spaß macht. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, ja. Nur für mich ist Dark Souls 1 eines der allerbesten Spiele aller Zeiten. Das muss ich auch mal sagen. Und ich habe viel gespielt. Insofern habe ich natürlich auch gewisse Ansprüche und gewisse Erwartungen an den Nachfolger. Und beim Nachfolger ist es einfach so, dass der in vielen Punkten, und bei einem Nachfolger erwartet man ja auch, dass er viele Sachen besser macht als der Vorgänger. Zumindest hat er die Chance, ja. Und wenn der Nachfolger aber viele Sachen nicht besser macht oder sogar schlechter macht, dann ist es natürlich auch eine Sache, die einen dann so ein bisschen nervt. Und bei Dark Souls 2 ist es schon so, dass die Summe der Sachen, diese ganz kleinen Detailveränderungen, die jetzt allein für sich stehen, Portals oder Life Gems oder so, die alleine aus dem Kontext genommen sind nicht schlimm oder machen nichts schlechter. Die Summe an all diesen Veränderungen sorgen aber vielleicht dann dafür, dass das Spiel in seiner Gesamtheit weniger Seele oder weniger Langlebigkeit hat als die Vorgänger. Ich bin mal sehr gespannt zu sehen, weil jetzt habe ich natürlich Blut geleckt, was es angeht, wo ich dann Dark Souls durchgespielt habe. Ich werde ein bisschen noch das New Game Plus machen, aber ich merke zumindest jetzt nicht, dass vielleicht, wie es bei euch bei Demons und dem ersten Dark gewesen sind, dass ich sofort nochmal weiterspielen möchte und dann nochmal hunderte von Stunden investiere, sondern ich fühle mich eigentlich ganz gut, dass ich jetzt sage, okay, Dark Souls 2, das war's. Mal sehen, wie sich das jetzt in den älteren und ein bisschen gnadenloseren Spielen dann äußert, wie ich mit meiner Erfahrung dort reingehe, was ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt natürlich. Vielleicht hat mich das aber auch dieses von außen hin schwer wirkende, aber doch eigentlich verzeihlichere Gameplay von Dark Souls 2 besser darauf vorbereitet, die anderen anders zu genießen. Ist also auf jeden Fall mal interessant zu sehen. Ich will noch ein paar andere Änderungen hier kurz anmerken. Ja, was so das Aufleveln des Charakters selber, du hast ja angesprochen, man muss immer dann zurückbeamen nach Majula, der Hubwelt, der Hauptstadt, wo sich dann alle sozusagen Charaktere und Läden und Schmiede und so weiter zum größten Teil zumindest sammeln. Ich habe am Anfang den Emerald Herald verpasst. Okay. Ich bin reingelaufen in das Dorf und ich habe sie nicht gesehen. Das ist ja die Frau, mit der man am Anfang redet und sie steht draußen außen an einem Baum in der Nähe, aber ich bin weitergelaufen und habe diesen ganzen Forest of the Fallen Giants gemacht und keine Ahnung gehabt, wie man auflevelt. Ne? Oh, und das musste ich mir dann später, es war eine der wenigen Sachen, die ich dann nachgucken musste, weil ich wirklich keinerlei Ahnung hatte, was das dann geht. Wenn man sie gefunden hat, klar, ist es total logisch und so weiter. Ein bisschen nervig, immer dann dorthin zu gehen und natürlich für einen Noob wie mich, ich habe als Knight gespielt, erstmal nach und nach merken, welche Werte sind wichtig, was sollte man machen, wie sollte man das ausprobieren. Ich habe sehr viel auf Stärke gemacht, ein bisschen Dexterity dann draufgepackt und eine Sache, die ich dann gelesen hatte vorab noch, Adaptability. Ein sehr wichtiger neuer Wert, mit der glaube ich auch sehr bestimmt drüber ist, ob man dann gut durchs Spiel durchkommt oder nicht, der die Ausweichfähigkeit dann verbessert, also dass man... Die Invisible Frames. Genau, oder Invisible oder Invincibility Frames, wie man durch Attacken, durch die Attacken der anderen Gegner durchrollen kann, aber auch sehr wichtig für, weil es die Agility auch mit erhöht, das Estus Flask trinken. Verschnittert sich je höher AP. Ich bin am Ende so bei 20 sollte man machen, bei 30 bin ich am Ende gewesen und es war schon sehr angenehm, wenn ich vorher dran denke, das und das und das und das. Und auch dieses Equip-Load-Ding war mir auch nicht wirklich so bewusst zu Beginn, dass man alles unter 70 oder genau 70% halten muss, weil ansonsten ist die Rolle langsamer, die Ausweichmoves, die Stamina erhöht sich nicht so richtig. Das waren auch Sachen, die ich erstmal machen und leveln musste. Habt ihr euch da umgewöhnen müssen oder wusstet ihr schon, ich werde meinen Charakter so leveln, ich werde so eine Art von Schwert nehmen? Schon so ein bisschen, also man merkt das dann halt irgendwann. Im Grunde habe ich das einfach relativ planlos gemacht. Ich wusste, dass ich gerne Stärke leveln will, weil ich eben auch die mit Stärke verbundenen Waffen benutzen will. Und nach merkst du halt schon, okay, irgendwas muss ich mal ausprobieren und pumpst Punkte in Adaptability, dann ändert sich das auch und dann geht man da hin. Ich musste mich da gar nicht groß umgewöhnen. Also das Ding ist bei Dark Souls 2, dass man ja generell ein sehr viel höheres Level hat als bei Dark Souls 1, weshalb zum Beispiel auch die inoffizielle Level Cap für PvP, glaube ich, jetzt bei 150 ist und früher war es irgendwie bei 120. Das heißt also, man, wenn man das Spiel beendet, ist man einfach höher, du kriegst mehr Seelen oder du steigst schneller auf und dadurch hast du auch mehr Freiheit. Natürlich kommt ein neuer Stat dazu wie Adaptability. Ich habe aber festgestellt, dass das früher oder später, also gerade im NG Plus, wenn du über Level 200 bist, sage ich mal, also wenn du weiter levelst, wenn du nicht in dem von der Community quasi erfundenen Level Cap für PvP-Kämpfe bleibst, sondern weiter hochgehst, dass früher oder später werden alle mehr oder weniger gleiche Hybrid. Das ist echt so ein Ding, was auch damit zu tun hat, dass das Scaling nicht ganz so krass ist wie im Vorgänger. Und ab einem gewissen Punkt, also bei ein gutes Beispiel ist für Stamina, für den Stamina-Balken, ja. In Dark Souls 1 macht es Sinn, den noch richtig weit auszubauen. In Dark Souls 2 ist das Softcap von dem Stamina-Balken, glaube ich, schon mit 20 Punkten ungefähr, oder so erreicht. Und dann ab dann gibt es nur noch 0,5 Stamina mehr oder so, was kaum bemerkbar macht. Da müsstest du schon richtig viel Level reinpumpen und es ist eigentlich verschwendet, ja. Weshalb automatisch alle mehr oder weniger mit einem kleinen Stamina-Balken rumlaufen. Da gibt es halt so Sachen. Auf der anderen Seite sind Zaubersprüche unfassbar stark geworden in Dark Souls 2. Es gibt eigentlich, und gerade ich habe viel PvP gespielt, und es gibt keinen PvP-Kampf ohne Zauber. Das heißt, noch in Demon's Souls 1 gab es ganz klar Fighter oder Zauberer. Ja, weil aber auch der Zauberer von den Leveln her, weil es so teuer wurde bis zum Level-Cap, dass ein Zauberer konnte sich's nicht leisten, ein mächtiger Zauberer zu sein und gleichzeitig, weiß ich nicht, eine fette Zweihandwaffe zu schwingen. Ja. Das war unmöglich. Du musstest dich entscheiden. Entweder du gehst den Weg oder du gehst den Weg. Aber jetzt bei Dark Souls 2 ohne Probleme sehe ich Havels Rüstung, Leute in kompletter Havels-Rüstung mit einem fetten Zweihänder, die mit die geilsten Zaubersprüche zaubern, unter anderem, weil sie auch noch Skeptics und Dingspices eingeführt haben, mit denen du die Anforderung für Zaubersprüche runterschrauben kannst, was die dümmste Idee ist, die sie hatten. Zumindest aus Multiplayer-Sicht. Mhm. Aus Singleplayer-Sicht ist es vielleicht ganz cool. Aus Multiplayer-Sicht ist es scheiße, weil ich will nicht gegen einen Zweihänder-Havels-Rüstung-Typen spielen, der gleichzeitig den geilsten Zauberspruch hat, der früher eigentlich einem Faith-Build vorbehalten war. Mhm. Früher musste ich mich entscheiden und hatte auch dann, als ich es durchgezockt habe, das Gefühl, fuck, okay, als nächstes mach ich mir ein Faith-Build, weil ich will mal wissen, wie die Zaubersprüche von dem sind. Jetzt, auch durch das Soul-Vessel, durch das Umverteilen der Dinge, kann ich ja, und da findest du ja nicht nur eins davon, sondern ich glaube, in einem Durchgang findest du 10 oder 15. Ja, ich hab zwei oder drei gehabt in einem Durchgang, wo du aber respecken, das gab's vorher nicht, ne? Ja. Aber es gibt allein eine Kiste, wo drei drinne sind, egal. Du findest auf jeden Fall eine Menge von denen, genug, um komplett dein Bild zu wechseln. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, den ich finde, der mir so ein bisschen abhanden gekommen ist, der es auch ein bisschen langweiliger macht. Die Uniqueness, diese Einzigartigkeit, die du mit deinem Charakter hast, die geht dadurch ein bisschen flöten. Ja, warte mal. Komm her. Alter. Ich hake jetzt schnell ein. Also, nein, aber es stimmt, was ich sage. Das, was du sagst, dass alle Klone werden, tritt erst sehr spät ein. Okay, das ist natürlich echt schade für Leute, die so weit spielen. Bei mir war es auch so. Irgendwann, habe ich alle Levels auch wegen Mundane Weapons, habe ich alle auf einem ähnlichen Level. Und das ist nicht schön. Aber trotzdem, jetzt um nochmal auf Multiplayer zu sprechen zu kommen, ja, es gibt dann zaubernde Tanks, aber trotzdem ist die Vielfalt, die das Spiel bietet, in Multiplayer-Kämpfen so enorm, dass es gibt nach wie vor keine ultimative Technik, um jemanden platt zu machen, weißt du, wie ich meine? Ich habe es zum Beispiel mal so gemacht, ich habe dann zwei, diese Dreifach-Armbrüste, Mundane Evelyns, die fand ich halt immer geil, aber die sind halt auch cheesy. Damit habe ich mich ausgerüstet, dann noch Zauber und noch irgendeine starke Waffe. Gut, aber dann kommt dann zum Beispiel nach dem 10. Encounter kommt da einer mit Dolchen an. darauf muss ich mich einstellen. Und er hat mich dann niedergestochen mit seinen kleinen, schnellen Dolchen. Danach kam der auch nie wieder. Okay, dann kommt wieder mal ein Zauberhoshi, auf den kann ich mich da ein bisschen einstellen. Ich weiche seine Zaubern aus, merke dann aber, okay, da steckt ziemlich viel ein, was ist denn hier los? Auch da muss ich mich dann wieder ein... Also das Equipment macht dann halt auch wieder viel aus und das, was die Leute halt nutzen. Klar werden sie dann irgendwann... Hallo? Ja. Kannst du da hinlegen. Danke. Also du hast dann nicht mehr diese Varianz zwischen den Builds, wie du sagst, dass dann auch später noch reine Dex-Builds rumlaufen oder Strength-Builds oder Faith-Builds, aber trotzdem ist, sind die Möglichkeiten, die dieses Spiel bietet, da ist nichts obsolet, weißt du, wie ich meine? Es gibt Leute, die laufen mit Ultra-Großschwertern rum, ein anderer nimmt dann wieder so ein Rapier und macht dich damit fertig. Man muss sich immer noch auf viele Eventualitäten einstellen. Es gibt natürlich viele Waffen und dadurch gibt es auch immer mal wieder die Ausnahme, möchte ich fast sagen. Dass relativ mal jemand oft eine, sogar. Also ich habe wirklich viel PvP gespielt dran. Und ich habe auch viel gespielt. Ja, aber dann siehst du auch relativ oft die gleichen Zaubersprüche und die gleichen Waffen und die gleichen Rüstungen. Aber da zeichnen sich auch sowas wie Trends ab. Also ja, klar, weil sich einfach zeigt, was das Beste ist. Manchmal wird auch ein Move irgendwie, scheint der aus der Mode zu kommen. Du kannst mir viel erzählen, aber Dex-Waffen sind für den Arsch. Es gibt keine gute Deck-Scaling-Waffe und die sind ist einfach meiner Meinung nach, ist es nicht mehr, ich gebe dir ja recht, es gibt immer noch viel Varianten und Variationen und das ist ja auch gut so. Und ich gebe dir auch recht. Aber es ist, in Demon's Souls war PvP und in Dark Souls auch war PvP spannender und auch, ja, definitiv. Okay, da kann ich halt nicht so mitreden, weil ich das dann nie so viel gespielt habe, also in Demon's Souls habe ich offline gespielt, ich hatte keinen Bock auf Invader und Dark Souls nur ganz und selten. Letztendlich geht es mir auch nicht so sehr um die Waffen. Bei den Waffen ist auch nochmal, da kommt ja auch ganz groß die Geschicklichkeitskomponente rein. Ja, wenn einer dich mit zwei Dolchen platt macht, dann hat es wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass er einfach auch echt gut ist und weiß, wann er reposten muss, wann er kontern muss und so weiter. Ja, aber mir geht es eher darum, was die Magie und die Zaubersprüche angeht. Ich finde einfach, ein krasser Zauberspruch, dafür musst du auch ein Magier sein und muss dich in diese Richtung entwickeln. Ich find's blöd, wenn ich einen Zweihänder bedienen kann und gleichzeitig einen krassen Zauberspruch bedienen kann. Das nimmt mir so ein bisschen, ja, das Gefühl von, ich muss mich auch qualifizieren und ich muss auch irgendwie den Weg dieser Spielweise gehen. Das ist mir irgendwie, also das finde ich irgendwie ein bisschen, dass jeder alles kann. Und dann natürlich sich entscheidet, der eine entscheidet sich dafür, warum kann jeder alles? Es ist wirklich tatsächlich so eine Singleplayer-Nummer, wo ich auch gerne Optionen frei gehabt hätte bei gewissen Gegnern. Den Demon of Song als Beispiel, das ist der einzige, den ich mit dem Pfeil und Bogen kaputt gemacht habe, weil ich dann nicht so gut nah rangekommen bin an ihn. Da einen guten Zauber zu haben, wo ich meinen Charakter nicht drauf hingebildet habe, wäre cool gewesen, wenn ich besser darüber Bescheid gewusst hätte. Fürs PvP ist es natürlich eine Sache, die sich nicht gut äußert. Ich höre immer sehr viel über das sogenannte Soul Memory, was da so speziell für das PvP ja auch Probleme dann gibt, wo man dann irgendwie nur mit Leuten zusammengematcht wird, die einen ähnlich hohen, insgesamt seelenverdienten Level oder sowas haben. Ja, genau. Also es ist nicht dein Level des Charakters, sondern es ist die Anzahl der gesammelten Seelen überhaupt. Du kannst ja auch Seelen sammeln und investierst die dann in Equipment. Also du bezahlst ja auch Rüstungen und Schwerter und Level, also Upgrades von Waffen bezahlst du ja auch mit Seelen. Und die... Also es ist halt abhängig davon, wie du deine Seelen investierst. Investierst du die Seelen in dein Equipment, dann ist das unabhängig davon, ob du es jetzt als Level-Up für deinen Charakter verwendet hast. Beim Soul Memory zählt einfach die generelle gesammelte Anzahl von Seelen. Und an dieser Zahl wird halt erörtert, wer gegeneinander spielt oder miteinander spielt. Ja, und dadurch entstehen wohl dann irgendwelche, weil nicht bedacht wird, wo die Seelen reingegangen sind, nur der absolute Level, dann auf einmal sehr Match-Ups, die nicht wirklich dann fair sind, oder? Ja, es kann natürlich passieren. Also ich meine, wenn du zum Beispiel dauernd stirbst, hast die Seelen aber trotzdem gesammelt, dann weißt du, dann, also es lässt sich nicht so genau vorhersagen. Ich habe in diesem einen Video auch gesehen, das ist eigentlich ein ganz guter Vorschlag. Es sollte sich irgendwie nach dem Equipment und also die Sachen, die du irgendwie ins Equipment gesteckt hast, irgendwie rechnen. Ja, weil du kannst ja hochrechnen, wie teuer war eine Waffe, die du infused oder hochgelevelt hast, wie teuer war und so, dass es anhand solcher Sachen gematcht wird, um es fairer zu machen, weil das Soul Memory alleine sagt eigentlich noch überhaupt nichts über die tatsächliche Stärke eines Spielers aus oder über sein Equipment oder so. sie haben es natürlich so versucht, damit irgendwie, weil es haben halt dann in Dark Souls 1 oder so Spieler geschafft, natürlich irgendwie super krasse Waffen relativ schnell sich am Anfang zu besorgen. Es gibt ja auch Speedruns, wo die das Spiel durchzocken auf Level 6 oder so. Es war sehr, also der aktuelle Speedrun durch einen Glitch, der hinzugekommen ist, anscheinend, wenn man das die Binoculars dann gleichzeitig equipped, aber gleichzeitig dann irgendwie dabei rollt und irgendwie blockt, dann hat man auf einmal so einen Speedboost und dann läuft man wie vom... Das ist ein Bug. Ein Bug, der, und du kannst es momentan mit diesem Bug innerhalb von 20 Minuten durchspielen. Ja. Das ganze Spiel. Jedenfalls, aber das meine ich nicht. Ich meine halt eher. Ah, die richtigen Speedruns auch. Ja, dass Leute halt wissen, wie sie ganz schnell an krasses Equipment kommen und auch das Minimum an Sachen investieren müssen, um diese Sachen zu benutzen. Und dann kannst du halt mit Level 20 schon jemanden invaden, der irgendwie ein Newbie ist und gerade noch rausfindet, wie ein Estus Flask steht und vor dir steht aber halt ein ultra krasser Kerl. Und dem wollten die natürlich so ein bisschen entgegenwirken. Ja, ich muss gerade denken, was natürlich nicht ganz direkt damit zusammenhängt, weil das Video hattest du auch umgeschickt, dieses super Troll-Video, wo sich einer beim PvP als Gegner verkleidet hat und dann diese Wood-Carvings, die dann immer, hallo, hey. Ja, genau. Also der Witz daran ist ja, dass wenn jemand deine Welt invadet, dann sind deine NPC-Gegner gar nicht gefährlich für den. Die stehen da rum und greifen ihn auch nicht an. Und deswegen hat er das ganz lustig gemacht. Dadurch, dass der Invaderte sich als NPC verkleidet hat, war das für den Invader natürlich auch keine Gefahr. Und es war einfach nur ein Statist. Und es war auch für den normal, dass der nicht reagiert. Ja. Und es war eigentlich immer ganz geil, lustig, wie die Leute dann immer an dem Player vorbeigerannt sind und dann haben den gesucht und er hat die verarscht. Das war echt saugeil. Super Ding. Lustige Geschichten, die man da anstellen kann. Ja. Von den Welten, von den Levels, die eigentlich dann dort sind. Habt ihr irgendeine Location dort gehabt, wo die euch noch besonders im Gedächtnis hängen geblieben ist? Ist es irgendwo eine Lieblingslocation, wo ihr durchgekommen seid? Also ich fand tatsächlich diese Lost Bastille, auch wenn es die technisch hässlichste ist, fand ich von der Stimmung her ganz geil, weil das für mich einfach so ein abgeschiedenes Gefängnis auf einer steinernen Insel weit draußen im Meer bei Mondschein ist. Mhm. Also da hat man dieses Alleine-Gefühl ganz gut und diesen kalten Meerwind um die Nase hat mir dann doch ganz gut gefallen und war halt auch von der Struktur her eigentlich ganz, ganz gut zum Erkunden und zum Geheimnisse lüften. Und sonst gab es halt auch viele grafische Augenöffner, wie was wir vorhin gesagt haben, Shrine of Amana war echt schön. Du startest da recht weit oben und siehst dann so ein rieses Höhlengewölbe, was überwuchert ist von riesigen Bäumen und Ästen und also eigentlich Wurzeln in der Luft. Die bilden das Dach dieser Höhle und da scheint ein bisschen Sonne durch, das ist ganz geil. Und der ganze Boden ist bedeckt mit Wasser, also echt ein geiler Look. Ich fand das Iron Keep auch ganz cool, das Feuerschloss. Also es gab viele Sachen, an die ich mich auch nach wie vor noch erinnere und die ich cool fand. Und mein Hasslevel ist eigentlich der dumme Wald, also dieser Jägerhain. Huntman's Corps nicht. Oder was? Huntman's Corps? Huntman's Corps, ja. Mhm. Finde ich scheiße. Aber nicht den Nebelwald, meinst du? Der ist noch beschissener. Ja, ja, der genau. Und der Nebelwald, also dem Nebelwald voran geht ja dieser, es ist ja eigentlich nur ein Weg. Wie heißt denn das? Da, wo du die versteinerte Frau erstmal dann auslösen musst. Ja, genau, das auch einen Namen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall rein optisch ein Gebiet, was mir sehr gut gefällt, aber es ist leider nur ein scheiß Weg. Das haben sie, so ein Herbstwald mit braunen Blättern und so, das ist eigentlich, das gefällt mir saugut mit Ruinen, aber da passiert nichts, das ist Kacke. Da hätten sie mehr draus machen sollen. Hast du was, Ede, was dir ins Gedächtnis kommt? Also Iron Keep sticht schon heraus, so rein optisch. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, oh Mann, es klingt alles so negativ, aber jetzt, wo ich auch so Revue passieren lasse, da merkt man halt auch, dass sie halt schon die Areale alle sehr kurz und irgendwie, naja, da ist halt wirklich kein Zen's Fortress oder so ist bei Dark Souls nicht dabei. Also wenn du Dark Souls 1 spielst, mal zu Zen's Fortress kommst, wobei man sagen muss, bei Dark Souls 1 gab es jetzt auch nicht so viele Sachen, da gab es auch shitty Gebiete. Ich weiß nicht, ich hätte mir lieber gewünscht, weniger viele und dafür einzelne größere zusammenhängende, ja. Findest du? Ja, schon, also ich brauche sowas wie diesen Nebelwald, kannst du dir schenken, ja. Und das Iron Keep hätte ruhig noch drei Geschosse nach oben gehen können. Und auch Das eben nicht. Ich finde, das war mir groß genug. Aber Drangleic's Castle, wenn du das erste Mal siehst, da denkst du doch, Alter, das ist so riesengroß, das geht bis in 80 Stockwerke, da sind 20 Kammern, bis in 20 Minuten bist du da durch. Ja? Naja, und klar, wenn du im NG Plus spielst, aber ich finde, beim ersten Mal muss man sich da schon rum durchtasten. Also aber es sind nicht viele Räume. Es sind nicht viele, nö. Es sind wirklich nicht viele Räume. Aber es gehört zu den größeren. Also wenn man es mal durchgeht, du kommst da an, die Treppe hoch, da passiert schon was, dann gehst du rein, dann hast du diese Eingangshalle mit weil dir sehr schwere Gegner in den Weg gestellt werden. Nicht nur, also und dann geht's runter ins Gewölbe und dann hast du da diesen Raum mit diesen 8 Sentinels. Und dann geht's weiter wieder nach oben, dann kommst du zur Königin, dann hast du den Boss mit den beiden Dragon Riders, dann geht's wieder nochmal nach oben, also man klettert die Leiter nach oben, dann hast du diesen Statuenraum mit dem Golem, der dir den Aufzug aktiviert. Also es sind schon ein paar Wege, dann geht's runter zum Looking Glass Mirror, zum Mirror Glass Knight? Zum Looking Glass Knight. Oh. Ich habe keine Ahnung. Das ist sein. Also es ist schon Mirror ein größeres Knight, Gebiet und das war mir überhaupt nicht zu groß. Genauso wenig wie Iron Keep, zu klein. Iron Keep war mir auch nicht zu klein und es gibt andere, die waren dann doch deutlich zu klein, fand ich. Ich kann dir sagen, welches ich am beschissensten fand. Ja. Oh, ich bin gespannt. No Man's Wharf. Das war auch scheiße. No Man's Wharf war nicht so. Das hat mich genervt. Wir haben diese Spider-Dogs oder was auch immer, das da sind. Das hat auch nach wie vor nicht reingepasst. Auch wenn es von der Lore vielleicht irgendwie erklärbar ist, das hat für mich überhaupt nichts mit Dark Souls zu tun. Und du kannst ja sogar auslassen, das Gebiet. Ja, stimmt. Du kommst ja auf einen anderen Weg, wenn du über den Pursuer das dorthin machst. Ich habe wahrscheinlich einen Favoriten, den eher weniger Leute haben werden, den Level vor der Iron Keep, das Earthen Peak, dieses Schloss, weil dort auch viel mit Gift und so. Aber teilweise auch ganz schön hässlich. Also vom Aussehen her ist da viel Hässliches und so weiter mit dabei, aber ich muss auch sagen, also da können wir auch gleich drüber quatschen, so PC-Version versus Konsolen-Version, weil da ist vielleicht auch visuell nochmal ein kleiner Unterschied dann dort, aber vom Design her ein recht großes, weites Gebiet mit vielen gefährlichen Stellen und so weiter, aber ich so ein bisschen Zelda-Feeling dort auch bekommen, weil viele Abzweigungen sind und versteckte Gänge und da sind Zauberer, die oben drin, ich muss da drüber springen und da ist eine Falle nochmal aufgebaut und alleine dieses, dass du draußen das Rad verbrennen musst, damit du oben gegen die Medusa nicht mit Gift kämpfst beispielsweise. Es waren so viele kleine Geschichten, die hinzugekommen sind, die ich fand es sehr nett dort. Ja, auch hier, wir reden jetzt eigentlich gerade darüber, wie gut ist Dark Souls 2 und wir sagen gerade, es ist nicht ganz so gut wie Dark Souls 1. Aber auch da muss ich nochmal Respekt zollen, dass die jetzt auch beim dritten Teil so viele geile Gebiete abgeliefert haben. Wenn sie spielerisch nicht so cool sind, sehen sie immerhin geil aus. Und trotzdem gibt's viele spielerisch coole und optisch auch coole Gebiete. Und das ist einfach so ein Ding, dass die mich nach drei Teilen jetzt immer nochmal überraschen konnten. Es gab immer noch Momente, wo ich gedacht habe, oh, das ist echt geil hier. Es macht mir gerade Spaß. Ich guck's mir gerne an. So ein Anor Londo wie in Dark Souls 1 gab's jetzt nicht unbedingt. Aber der Dranglay Castle, der Aufmarsch dahin, der ging da schon hin. Und da bin ich einfach gnädig dann, weißt du? Ich habe einfach gelernt, es gibt so viele dritte Teile, wo es die Leute echt arg verrafft haben und wo man einfach enttäuscht ist und wo man merkt so, ach, wisst ihr was? Der Name ist Dickmann, wir hauen jetzt noch einen dritten Teil raus, die Leute fressen es schon und die Leute fressen es dann auch. Aber von was redest du denn? Weil Halo 3 war cool, God of War 3 war cool, Street Fighter 3 war cool. Ja. Welche dritten Teile sind es denn? Was denkst du denn? Monster Hunter 3 war cool. Also ich finde zum Beispiel, Dead Space geht so ein bisschen in die Richtung zum Beispiel. Ja, okay, Da finde ich eigentlich noch alle Teile cool, aber da merkst du schon viel mehr. Da wurde versucht, Geld zu machen. Gears of War 3 hatte ich dann schon gar nicht mehr gespielt. Du denkst an die modernen Teil 3, die dann eigentlich noch da sind. Das soll zwar das große Finale sein, sagen, dass oft die dritten Teile schlecht sind, aber da schlagen sich oftmals auch gewichtigere Änderungen nieder, wo man die alten Fans verkrault. Oder sei es von mir aus der vierte Teil oder sowas. Nach wie vor haben wir mit Dark Souls einfach eine Serie, die ein Niveau sehr krass hält, ohne am Ende alte Fans zu verkraulen. Also was ich schätzen würde, wäre eben dann einerseits wird dem angekreidet, es ist more of the same, aber andererseits ist es auch ganz cool, dass wir mehr von dem bekommen haben. Mehr Dark Souls Gameplay, auch wenn es dann eben nicht so innoviert und so überrascht hat, wie beim ersten Mal aus. Über die Levels haben wir ein bisschen gequatscht. Hattet ihr irgendeine Art so Rüstung oder Waffen, an die ihr gerne dran gehabt habt? Mit was habt ihr am liebsten gespielt? Ich habe gesehen, du, Ede und Dennis habt gerne mit dem großen Ultra Great Sword dann hantiert. Aber war das auch die Waffe, die du sonst benutzt hast? Also nee, mit meinem Privat-Zuhause-Spielstand habe ich tatsächlich fast 90% der Zeit mit einem, das stimmt nicht ganz, den ersten Playthrough hauptsächlich mit einem Bastard-Schwert gemacht. Ich habe dann immer mal andere Sachen probiert, aber irgendwie bin ich am Ende des Tages doch wieder zu dem gekommen, weil mir irgendwie die Geschwindigkeit, also die Mischung zwischen Power und Geschwindigkeit und Moveset hat da für mich einfach gestimmt. Und irgendwann habe ich dann den Sentius Spear genommen. Ja. Das ist halt mit die krasseste Waffe im Spiel, wenn man weiß, wie es funktioniert. Die wird jetzt auch ein bisschen genervt, ne? Echt? Ja. Ich glaube, mit dem kommenden Update habe ich gehört, ja. Und die habe ich aber eigentlich dann auch wieder hin und dann wieder weggesteckt, weil man es einfach zu mächtig, also die Gegner, außer Bosse, bei Bossen hat er ja nicht, ging es mit dem nicht immer ganz so gut, aber so normale Gegner hast du ja mit einem Tastendruck im Prinzip gelegt, egal was das für einer war. Und das nimmt einem dann natürlich auch schon wieder fast die Herausforderung. Und man will ja eigentlich auch die Herausforderung, man mag ja diese Schwertkämpfe bei Dark Souls. Da würde ich noch kurz sagen, also bei mir war es auch so, der Sentiespear, den habe ich jetzt auch bis zuletzt noch im vierten Durchgang benutzt. Und davor war es auch das Bastardsword oder dieses Mastodon Greatsword. Echt, du bist NG++++ oder was? Ja, aber da habe ich jetzt keine Lust mehr gehabt. Was? Das hast du ja nie erzählt, ey. Doch, habe ich bestimmt mal. Nee. Was ich aber im PvE nicht so cool fand, war, dass ich dann doch ein paar Waffen als obsolet rausgestellt haben. Also zumindest für mich. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die haben dann das benutzt. Aber es war nie die Notwendigkeit da, jetzt das Bastardsword wegzulegen oder sowas. Wozu ein Rapier nehmen? Also wichtig ist halt bei PvE, das Ding muss schwingen, damit du vielleicht auch mal mehrere Gegner gleichzeitig abhalten kannst. Und der Damage-Output muss okay sein. Es darf nicht zu viel Stamina ziehen. Und da hat sich dann schon meiner Meinung nach diese Auswahl an Waffen schon sehr arg eingeschränkt. Also ich würde jetzt nicht sehen, warum soll ich denn im PvE mit Dolchen rumlaufen? Macht bestimmt gegen manche Gegner total Sinn, weil du die dann schnell platt kriegst, aber wenn mehrere antreten, musst du doch wieder wechseln. Das sind so private Herausforderungen, ja. Wenn du dann siehst du Videos bei YouTube, ich mache Dual-Wielding-Peitschen jetzt, weil ich Bock drauf habe. Genau, das macht man eher mal so, wenn man die Schnauze voll hat von seinem Standard-Gameplay und experimentiert jetzt mal rum und dann macht's wieder Sinn. Aber die Notwendigkeit bestand meiner Meinung nach nicht wirklich. Aber bei PvP ist es dann halt wieder ganz cool, dass du diese Waffenvielfalt hast und das ist einfach spannend, gegen jemanden mit einer fetten Keule zu kämpfen, so. Das Moveset kennst du dann vielleicht nicht so gut, das macht Hard Damage, aber du musst auch seinen Stamina-Verbrauch einrechnen und weißt, der haut nicht so oft, dann zahlt sich das wieder ein bisschen aus. Die große Keule, also den Large, nicht den Great Club, den Large Club, habe ich tatsächlich sehr gerne benutzt, weil da die... Er sieht so beeindruckend aus. Auch die Zweihandwaffe, wenn sie kann halt einen Gegner komplett auf den Boden klatschen. Das ist auch gut, ja. Und das macht halt schon Spaß, irgendwie die Leute immer richtig so wie so Obelix mit seinem Hinkelstein irgendwie auf den Boden zu klatschen. Okay. Ich hatte drei Waffen, mit denen ich dann meist variiert bin, zwar durch alle mal durchprobiert, aber da ich noch sehr an meinem Schild gehangen habe, habe ich sehr wenig mit Zweihändern gemacht oder wenn dann eine Waffe in beide Hände genommen. Ja. Das Dranglake Sword, zu dem man relativ früh kommt, das habe ich irgendwann dann auch mal ganz gut ausgebaut. Das braucht aber dann sehr gute Steine später, um das aufzuleveln. Das geht nicht mit den normalen Shards, die man bekommt. Und meine erste oder die erste Waffe, an denen ich auch lange dran gesessen habe, waren die Maces, die Streitkolben. Die habe ich nie benutzt. Ich habe mich an das Gameplay gut gewöhnt. Die haben natürlich keine so große Reichweite, dass man viele Gegner damit schafft, aber die sind durchschlagskräftig und haben auch gute Kombos mit denen man die dann Wir haben jetzt beim Knaller durchgenommen das Mastodon Greatsword. Das habe ich ja gemeint, das ist saugut. Für uns entdeckt. Das ist echt, das ärgert mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass ich es im privaten Durchzock nicht benutzt habe. Aber mir war das dann zu ähnlich zum Bastardschwert und ich wollte nicht noch so eins ausbauen. Ist nicht spannend. Aber das ist echt cool, weil das hat eine relativ hohe Schlagfrequenz dafür, dass das so ein dickes Ding ist und kann ich nur empfehlen. Oder auch der Mastodon Spear haut ganz schön gut rein. Ja? Habt ihr den immer gehabt? Nee, der ist noch auch nicht. Eine ziemlich krasse Waffe. Welches Level bist du jetzt privat, wenn du plus bist? Verrücktes Huhn. Über 300. Ich bin jetzt bei, nach einem Durchgang, bei so 165 oder sowas. Ganz grob. Das ist ja noch gar nichts. Heimlich, hier kommt er zur Arbeit und sagt so, ich zock eigentlich auch kaum noch. Und heimlich zockt er noch weiter. Nein, ey, ich hab das mal gesagt. Das hast du mir nie gesagt. Ich dachte, wir haben alle gleichzeitig aufgehört zu spielen. Du hast aufgehört. Ich bin da natürlich noch nicht wirklich so richtig versiert und ich habe es noch nicht richtig drauf mit dem hier Kontern und Repost und wie das alles heißt. Ich leider auch nie benutzt, ärgert mich aber auch. Ich würde es gerne lernen. Ich habe mir auch mal ein paar Videos angeschaut, die sich zwar dann noch um Dark Souls 1 gedreht haben, wo ein Typ einen Aufzug die ganze Zeit hoch und runter gefahren hat und dann sein Schild gegen die Wand geschleudert hat und dort dann in dem Video die Frames zu zählen, ab wann die Funken sprühen und diese Waffe an die Wand schlägt, sodass man quasi die Frames zählen kann, wann man das da und das machen muss. Aber ich habe das zu Anfang probiert und da bin ich nicht richtig reingekommen. Zum Glück muss man das nicht zu 100% im normalen Singleplayer können, aber für den Multiplayer ist es, denke ich, sehr wichtig, ne? Ja, da gibt es ein paar Taktiken im Multiplayer, aber da gibt es auch echt, wie in jedem Online-Spiel, gibt es halt auch echt die Profis und wenn du an so einen gerätst, hast du eh keine Chance. Also ich habe echt viel PvP gespielt und es gibt einfach Typen, gegen die siehst kein Land, weil die so viel Erfahrung haben, dass die genau wissen, was für Sachen sie jetzt benutzen müssen, um dir auf den Sack zu gehen. Gegen Normalsterbliche gibt es halt gewisse Taktiken, wie wenn du siehst, dass das einer ist, der die ganze Zeit Button masht, solltest du reposten können, weil dann kriegt er aufs Maul. Wenn du merkst, es ist so ein Turtle, heißt es, also einer, der sich die ganze Zeit hinter seinem Havel-Schild vergräbt, dann kannst du halt so einen Schild-Stun machen, womit du danach auch Der ist auch killen wertvoll. Kannst. Was ich tatsächlich gerne benutzt habe im PvP, was sehr überraschend kommt, viele Schilde, oder jedes Schild, nicht jedes, aber die Great Shields, mit denen kannst du auch angreifen. Ja. Und du kannst mit denen auch eine Sprungattacke machen. Ne? Und du kannst die auch infusen mit Sachen. Und manche Schilde sind nicht zu unterschätzen und stunnen danach den Gegner. Hat am meisten Damage. Und wenn du so eine Sprungattacke mit so einem Schild machst, das noch ordentlich infused, machst du halt auch gerne mal 400 Schaden damit, plus einen Stun und der Typ weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Das sind eigentlich die Taktiken, die PvP auch so, so spannend machen. Du hast sie gerade alle aufgezählt. Also man kann rollen, man kann zaubern, man kann Fernwaffen und Nahwaffen benutzen. Nahwaffen, also Melee, ist auch dann wieder diese riesen Vielfalt da. Dann der Schildsprung, dann das Schild wegschlagen. Backsteps gibt's ja auch noch. Ist schwieriger, finde ich, als vorher, aber diese Möglichkeiten, die man da hat, das ist einfach so geil. Du hast kannst immer Zaubersprüche so reflektieren. Genau. Und du machst dann immer so Mindgames wie bei einem Beat'em'up. Mhm. Manchmal täuschst du ja auch an und hoffst, dass er darauf reagiert und dann verarschst du ihn, musst möglichst schnell auf den Zauber wechseln und dann mit einem Zauber, den du vielleicht, man kämpft eine Minute, in der Minute packst du den Zauber gar nicht aus und der denkt so, ach, der haut um im Schwert zu und dann packst du den Zauber aus. Und dann ist er gar nicht drauf eingestellt. Das ist eigentlich echt geil, was es für Möglichkeiten gibt. Und das macht das immer wieder spannend. Das ist eigentlich geil, ey. Ja, dann lass uns noch drei kleine Punkte abhaken, dann können wir auch zum Ende kommen. Demon's Souls, Dark Souls. Kann leider auch gar Dark nicht mehr. Souls. Ja, genau, wir benden das dann auch gleich. Kurz, du hast es auf der PS3 gespielt dran? Ja, oder Xbox? Ich auch. Oh, technisch scheiße, ey. Technisch, also ich habe das ist für mich der eindeutig größte Downer, so. Das finde ich, das ist auch wirklich schade, dass ihr es dann natürlich nicht abwarten konntet. Die PC-Version, bis auf so einen kleinen Bug, den es zu Beginn gegeben hat, wo ich das Spiel ohne angeschlossenen Monitor starten musste, weil ansonsten, ich habe es mit dem Fernseher gespielt, da gab es so einen HDMI-Bug für 2-3 Tage, dass ich so dann starten musste, aber es läuft selbst auf betagteren PCs recht, also 1080p, 60 Frames pro Sekunde, fantastisch. Mhm. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Ich habe es mit dem PS4-Pad gespielt, über Treiber, hatte also auch keine Probleme. So würde wahrscheinlich die PS4-Version aussehen, wenn sie fertig ist. Ich habe gehört, dass es so ein paar kleine Bugs noch in der PC-Version speziell geben sollen. Dadurch, dass es mit 60 Frames läuft, nutzen sich Waffen doppelt so schnell ab, weil irgendwie die Stamina der Waffen, ich habe nie Probleme gehabt mit der Stamina. Die wird ja wieder hergestellt, wenn du an dem Bonfire bist. Aber ansonsten habe ich echt wenig, was gegen die PC-Version sprechen würde. Das gibt dem Spiel, also ich könnte mir auch, nachdem ich das alte Dark Souls mal angemacht habe, das eine Bullshit-PC-Version hat, das sieht bei weitem nicht so gut aus wie das auf dem PC. Im zweiten da ich aus. Ich bin gespannt jetzt auf Project Beast. Project Beast, das war das andere Ding. Da haben wohl jetzt der Miyazaki oder wie der heißt, der ursprüngliche Planer und Entwickler daran gesessen. E3 steht zur Aufnahme von dieser Aufnahme hier an, dass es wohl bei der E3 angekündigt wird offiziell. Ich würde sagen, es ist Demon's Souls 2, wenn es final angekündigt wird. Oder ist es was anderes? Nee, ich glaube, das ist ein bisschen was anderes. Meinst du, es heißt Project Beast, Kingsfield 5? Nee, das weiß ich nicht. Es gab ja auch diesen Clock Tower-Vergleich. Shadow Tower, das kenne ich zum Beispiel nicht. Also Shadow aber schon Tower, allein, dass der Typ eine Schrotflinte hat, ist für mich kein Demon's Souls. Das muss was anderes sein. Wer weiß. Ob wird jetzt vielleicht einen ähnlichen Spirit tragen. Beast Souls vielleicht. Ach so, ja. Es wäre der ursprüngliche Gedanke gewesen, dass jedes Souls-Spiel einen anderen Namen vorhat, was jetzt durch Dark Souls 2 gebrochen wurde. Ja, aber das ist zu riskant. Warum sollten sie dann? Aber das Ding ist ja, dass vermutet wird, dass es exklusiv Sony-exclusive ist. Ne? Mhm. Und Sony hat ja die Rechte nach wie vor an Demon's Souls. Genau, ja. Und deshalb steht ja auch zwischen From Software und Sony Japan. Mhm. Genau, und deshalb könnte es schon sein, dass das aus dem Demon's Souls Franchise was ist. Es kann sein. Sony hatte damals auf jeden Fall bei der Programmierung auch unterstützt von dem ersten Demon's Souls, was ja dann nicht mehr gegeben war, nachdem das nicht bei Dark Souls dann für Namco dann entstanden ist. Also wer weiß, in welche Richtung es geht. Ich bin sehr gespannt. Das könnte eines der großen Highlights werden, auf der E3 angekündigt wird. Shenmue 3 angekündigt. Ja, genau. Ja. Hat der Simon vorhin getwittert? Ich weiß, aber der Simon twittert viel, wenn der Tag lang ist. Shenmue 3, genau. Vor allem dieses Bild, was er getwittert hat, hat er noch ein Cover mit Xbox One-Schriftzug oben drüber. Also daran kann man, glaube ich, sehen, dass es dann nichts werden würde. Nein, das finale Ding, DLC wurde angekündigt. Genau. Eben. 3 DLCs. Aber ich glaube, ich muss leider abhauen. Also eilt euch nicht, sprecht das zu Ende. Ich muss schon mal Tschüss sagen. Vielen Dank dran, dass du dir die Zeit noch genommen hast. Ich wollte eigentlich dein Mikro nehmen, aber danke, dass du mir die Hand schüttelst. Ja, ich habe keine Ahnung, das sah so aus. Awkward Handshake. War doch total gut. War doch voll männlich. War voll männlich und alles. Jedenfalls können wir das sagen. Dann vielen Dank dran. Tschüss. Tschüss dran. Dann reden wir noch kurz einen Moment über den DLC und dann haben wir das gelöst wurden. Drei DLCs angekündigt. Der erste soll 23. Juli kommen. Mhm. Man konnte die drei schon mal mit so einem Season Pass vorab kaufen, zumindest auf dem PC für 25 Euro. Finde ich jetzt ein bisschen happig, aber ich weiß nicht, bei drei DLCs vielleicht lohnt sich das. Ich höre immer, dass der wie heißt es, Abyss of the Artorias, mhm, der von Dark Souls 1, einer der besten DLCs überhaupt sein soll. Freust du dich drauf? Ja, also zumindest wenn man danach geht, was der DLC für Dark Souls 1 war, weil der war wirklich geil. Der hat einen der besten Bosse überhaupt gehabt, den Knight Artoria, nee, zwei sogar, und noch einen dicken Boss, den Drachen Calamite, der fast schon Monster Hunter-Dimensionen hatte, auch was den Kampf angeht. Also da hast du wirklich 20 Minuten mit drei Leuten gekämpft. Das war schon richtig geil, auch vom Level-Design. Es war nichts, wo man das Gefühl hatte, ah, da versuchen sie jetzt noch Geld irgendwie rauszuquetschen. Wenn das wirklich so ist, da bin ich natürlich jetzt ein bisschen skeptisch, weil drei DLCs direkt klingt erstmal irgendwie auch so nach ein bisschen Kohle machen. Da muss man dann auch mal gucken, wie umfangreich die sind. Wenn das jetzt ein Dungeon ist, den man in einer Stunde durch hat, dann fragt man sich schon, warum ihr jetzt dreimal kassiert. Aber da warte ich einfach erstmal ab. Erstmal per se freue ich mich, dass neues Futter kommt. Das soll ja auch, so wurde es angepriesen, sehr schwer werden. Mhm. Also wahrscheinlich Endgame-Content. Und da sage ich natürlich immer Danke für. Und na klar, ich freue mich drauf. Ich bin auch mal gespannt, weil allein in Dark Souls 1 den DLC zu aktivieren, also zu dem Gebiet zu kommen, ist schon eine Meisterleistung. Wenn manche übersehen den dann einfach auch, wenn sie es ist eigentlich unmöglich, ohne Wiki oder irgendwie zu wissen, wie du da hinkommst. Das ist so beknackt eigentlich. Da bin ich mal gespannt, wie sie das machen, aber da gibt es ja genug Türen, die irgendwie verschlossen sind, die du dann einfach aufmachen kannst und dann geht's da weiter. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Neue Bosse, neue Waffen, neues Level. Was gibt's daran nicht zu mögen? Man hatte im Trailer auch noch gesehen, so schneebedecktes Gebiet, sowas gab's auch bisher doch nicht in der Serie, dass irgendwie durch Schneegebiete mal richtig gestampft wird. Wir hatten ja jetzt den Nebel, wo alles relativ weiß gewesen ist. Mhm. Aber vielleicht ist das auch nochmal ein Novum oder mal was anderes. Naja, es gab in Dark Souls 1 ein Painted World of Ariamis, das war so ein bisschen eine Burg in so einem leichten Schneeumfeld, aber das stimmt schon, so ein richtiges Schneegebiet eigentlich gab's nicht, ja. Mhm. Ja, da gucken wir mal, wenn es dann soweit ist. Ich hadere noch ein bisschen jetzt schon vorzubestellen und so weiter. Eigentlich habe ich dort Bock drauf, aber die gibt es vielleicht noch ein bisschen günstiger. Du hast ja eh noch zwei Souls-Spiele, die du noch gar nicht gezockt hast. Das stimmt. Ja, ich werde mich langsam ranwagen. Ich glaube, ich habe momentan ein bisschen mehr Bock auf Demon's Souls als auf Dark Souls 1, obwohl das natürlich das Nonplusultra sein soll. Aber irgendwas drängt mich mehr dann mal. Das würde ich gar nicht sagen. Also es sind beide. Es war sehr interessant zu sehen, ich habe beide kurz angespielt, weil ich die das eine auf der PS3, das andere auf dem PC installiert habe. Jedes Game fühlt sich anders an. Ne? Also was die Bewegung, das Ausweichen, das Kämpfen, die Schläge und so weiter dann auch bedeutet. Und man kann nicht automatisch sagen, ich bin super in Dark Souls 1, weil ich Dark Souls 2 jetzt durchgespielt habe. Es ist interessant, mal zu sehen, dort hinzugehen. Auf jeden Fall, ich habe eine große Aufgabe vor mir. Ede, vielen Dank. Danke dir. Dass du nochmal dir die Zeit extra genommen hast, das zu machen und auch aus der Krankheit entstiegen bist und die Jacke, die ich gleich wieder aufheben muss. Nee, ey, cool, das auch mal wieder Plauschangriff, hat Spaß gemacht, gerne wieder. Und zu The Souls sowieso immer. Und ich finde es auch cool, dass du es jetzt zockst. Du bist ja auch ein leidenschaftlicher Rollenspieler. Ja. Und das macht natürlich, ist auch, finde ich auch, du hast so viel Rollenspielerfahrung, deshalb interessiert mich natürlich auch deine Meinung. Und es freut mich und bestätigt mich, wenn ich sehe, dass dich auch die Leidenschaft der Souls-Reihe gepackt hat und du hast bislang den schlechtesten Teil gespielt, dann finde ich das super. Also freue mich schon, mit dir wieder zu reden, wenn du Demons und Dark 1 gespielt hast. Ja, das werden auf jeden Fall interessante Gespräche bei der Raucherpause, respektive kurz rausgehen und Luftatempause. Der Fanta-Pause. Der Fanta-Pause, Entschuldigung. ein Glas Limonade-Trinkpause. Genau. Dann da werden. Und ja, ich auch speziell, ich freue mich fast schon mehr, dass man endlich mal ein bisschen fachsimpeln kann drüber. Ja. Weil das ist schon, ich habe gewusst, dass mir das Zeug Spaß machen wird, aber da einmal die Zeit finden und wirklich sich dann reinzufuchsen, wenn du wirklich die Gelegenheit hast. Hier habe ich mir die Zeit einfach genommen. Ja, es ist natürlich kein Spiel, was man mal so nebenbei zockt. Also jedes Souls-Spiel nimmt einen schon ziemlich immersiv ein. Aber so. Es fließt dann trotzdem die Zeit dahin. Das ist so eins wieder der Spiele, ich habe sowas bei den alten Fallouts vielleicht dann gehabt, ne? Genau, wo du dann anmachst und sagst, hey, dieses Wochenende hatte ich eigentlich noch was vor. Nee, hast du nicht. Ja, du hast Dark Souls vor. Ja. Cool. Ja, dann bedanke ich mich auch bei allen, die bis hierhin zugehört haben. Ich glaube, es war ein schönes Addendum an den großen Dark Souls und Demon's Souls Podcast, den wir bereits hatten. Und ich hoffe, dass zur E3 da nochmal coole neue News bei sind, dass ich meine alte PS4 entstauben kann endlich. Ja. Weil sonst gibt's da ja nicht viel. Ja, ey, ich weiß doch, Mann. Jetzt haben sie sogar Batman verschoben. Das ist also lächerlich. Ja, ja, einer hat gesagt, kommt 2015 raus. Alle sagen, alle Spiele kommen 2015 raus. Hoffen wir aufs Beste. Okay, dann sage ich tschüss. Tschö. Und Trans sage auch tschüss. Irgendwie.